Sind wir schon mal verschieden. Ja. Also bei mir läuft es jetzt auf jeden Fall. Bei mir, oh, aber ich glaube, ein ziemlich kleiner Ausschlag nur. Okay. Aber ist eigentlich egal. Also, touchen deine Waves nicht. Nee, ich glaube, ich habe das früher auch ein bisschen übertrieben mit den Waves und den Sides. Ich glaube, das war alles zu krass übersteuert. Also bei mir sieht es wunderschön aus. Aber mach mal einen Tannenbaum mit der Waveform. Ja, fast. Du bist am Anfang noch. Warte. Alter, der ist wunderschön. Ich freue mich schon drauf, wenn ich den nachher sehe. Das ist ein richtig schöner Tannenbaum. Bei 45 Sekunden ungefähr kann ich ihn sehen. Wenn ich jetzt laut klatsch, macht es bei dir dann einen Ausschlag in der Waveform, warte. Probieren wir es mal. Ist da was bei dir? Ich habe kein Klatschen gehört. Das war voll laut, ey. Machen wir nochmal. Der toucht richtig. Nee, ich klatsch nicht. Dann zählen okay. Wir einfach gleichzeitig von 5 runter. Okay. Du zählst einfach mit mir mit. Okay, alles klar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Los geht's. Yeah, jetzt sind wir auf jeden Fall synchron. Ja, ich okay, hoffe perfekt. Doch. Es wäre sehr schön, wenn es synchron wäre. Wir sind synchron, aber doch nicht beieinander. Verstehst? Ja. Yeah. Weil wir nicht im selben Raum sitzen. Genau. Sehr schön. Ich habe mal noch schnell einen Timer gestartet. Also, habe ich mir eigentlich überlegt, ist eigentlich Quatsch, einen Timer zu starten, weil unten sie oder du siehst ja eigentlich irgendwo im Programm die aktuelle Zeit. Wir haben ja gleichzeitig auf Start gedrückt. Dann müsste eigentlich auch bei beiden der Timer richtig sein. Und dadurch, dass wir ja Profis sind und nichts rausschneiden müssen, easy peasy. Bleibt alles so, wie es ist. Wir sind bei 2 Minuten 14. Hallo. Das Hallo. Check. 1, 2, 2. Yeah, yeah. Yeah. Wenn die auf der Bühne immer die Leute, die so professionell Soundcheck machen wollen, die Sänger, und dann machen sie immer so. Yeah. Check, check. 1, 2, check, check, check. Boah, da hatte ich mal, das war bei irgendeinem Festival, bei einem relativ kleinen Festival, da waren die Subways zu Gast und haben da gespielt. Und da war so ein Roadie von denen, hat den Mic-Check von denen gemacht und die haben, glaube ich, alle ein Mikrofon. Also das sind, wenn mich nicht alles täuscht, Schlagzeug, Gitarre und Bass, einfach nur so ein Trio quasi. Und alle drei haben ein Mikrofon und der Roadie ist von Mikrofon zu Mikrofon gelaufen und hat dann immer nur so gesagt, this is Patrick's Mic, this is Patrick's Mic. Und dann ist er zum nächsten gelaufen und hat gesagt, this is Charlotte's Mic, this is Charlotte's Mic. Und es ging bestimmt eine Viertelstunde oder so und das war halt in voller Lautstärke. Das Publikum hat das die ganze Zeit gehört und das war so super nervig. War unglaublich scheiße. Aber er hat die Mics... Vor allem glaube ich halt auch, dass das nicht richtig eingepegelt ist danach. Wahrscheinlich nicht, weil es ist ja kein Gesang. Es ist ja nur so reingeblabbert. Das war komplett außer krank. Die rappen alle so in so einer moderaten Lautstärke. Gar nicht. Das war eine schlimme Erinnerung. Und einmal, wo ich einen Gig gespielt habe, habe ich einen Soundcheck mit dem Schlagzeug gemacht und das war auf so einem Biker-Treff und dann hat irgendwann ein besoffener Biker-Gast reingeschrien, ob ich nicht mal was anderes spielen könnte, ob ich nicht mal Slayer auf den Trommeln prügeln könnte. Das war sehr angenehm, weil da war ich irgendwie 15 oder so und ich hatte Angst vor dem. Ich finde es generell immer gut, wie man, wenn man irgendwas das allererste Mal macht, wie krass unsicher man ist. Und wenn man dann zurückblickt, wie man genau das Gleiche zur heutigen Zeit macht, dann ist man so brutal souverän und lässt sich durch nichts ausbringen. Und da reicht eine Kleinigkeit, wo passiert und du bist sowas von aus dem Konzept draußen. Ja, das ist verrückt. Aber es ist auch verrückt, so im gleichen Maße, wie schnell man an Routine gewinnen kann, finde ich auch. Also beim ersten Mal noch total aufgeregt gewesen, beim ersten Konzert und beim zweiten denkst du schon, du bist ein Rockstar und kannst alles. Also. Ja, okay, so war es bei mir nicht, aber. Hast dich nicht sicher gefühlt auf der Bühne mit uns? Nie, nee, nee. Echt jetzt? Ich habe mich nie sicher gefühlt. Ja, weil wenn ich auf der Bühne gestanden bin, dann haben meine Finger immer so brutal geschwitzt, dass ich Angst hatte, wenn nachher eine schwierige Stelle im Lied kommt, ich verkacke die safe. Ich habe die dann, ich glaube, selten verkackt. Also ich habe schon ab und zu was verkackt oder mal einen falschen Akkord gespielt, weil das Problem ist, du denkst dann alles doppelt nach, du überprüfst alles, was du machst und dann auf einmal weiß gar nichts mehr, also so richtig klassisch Blackout, welcher Akkord war das nochmal, in welchem Bund muss ich bei dem Lied anfangen und so. Also so richtig, richtig, du lässt dich richtig stressen von der Situation und wenn du im Proberaum stehst, dann musst du nicht mal drüber nachdenken, du kannst alles. Wahrscheinlich wird es auf der Bühne auch besser können, wenn du nicht drüber nachdenkst, aber in dem Moment willst du halt nicht verkacken. Und also, du stehst halt als Gitarrist aber auch voll im Fokus immer so irgendwie, weil du halt vorne an der Bühne dran stehst, so, da guckt immer jeder direkt hin, da habe ich es als Schlagzeuger schon bedeutend einfacher gehabt, weil ich halt hinten hock und manche sehen mich gar nicht. Da kann ich machen, was ich will eigentlich. Du musst dir, wahrscheinlich ist aus, sich so einen Flow zu merken, einfacher wie irgendeine Melodie oder eine Akkordfolge oder sowas. Ja, absolut. Oder schwieriger zum Vergessen, so rum kann man es auch sagen, also so Blackout-mäßig. Es ist ja auch, also bei der Gitarre hast du natürlich auch Muskelgedächtnis, aber beim Schlagzeug ist halt dadurch, dass du die komplette Körperpartien die ganze Zeit in Bewegung hast, hast du halt eigentlich in jedem Muskel irgendwie so die Erinnerung drin, da kannst du eigentlich gar nichts mehr daneben hauen. Also das ist sehr, sehr schwierig, da was zu vergessen. Ich könnte auch heute noch vermutlich Lieder, die ich vor 5, 6 Jahren gespielt habe und dann nie wieder noch irgendwie nach 2 Minuten wieder trommeln können, so wenn ich sie damals fest gespielt habe, sage ich mal so. Weil das halt wirklich einfach in den Muskeln drin bleibt irgendwie, was man da spielt. Das Muskelgedächtnis. Ja. Praktisch. Ja. Praktisches Ding. Ja. Also wenn man irgendwie reagieren muss, weil irgendwie die Flasche vom Tisch fällt und dann macht man einfach so, man hat schon 100 Mal eine Flasche in der Hand gehabt, weiß genau, wie groß man die Hand machen muss und muss einfach dann noch diese reflexartige Bewegung machen und dann ist man auf einmal von sich selber überrascht, wie man es geschafft hat, dass die Flasche halt nicht auf den Boden fällt oder sowas. Der Moment, wenn dir dein Handy beim aus der Hosentasche aus der Hand gleitet und du es von oben fangen willst und einfach nur auf den Boden schlägst. Da triffst du gerade einen richtigen Nerv bei mir. Oh. Ich hab am Wochenende zum allerersten Mal mein Handy, also seitdem ich ein Smartphone habe, das allererste Mal mein Handy eigenverschuldet runtergeworfen. Oh nein. So, dass das Display gerissen ist. Oh. Und weil ich ein großer Gegner von Panzerglasfolien bin, war es halt geschattert. Also ich glaube, die Hülle, die sieht richtig am Arsch aus. Ich hatte so eine Lederhülle. Das sind überall, das siehst du richtig, mit welcher Gewalt es auf dem Boden geschützt ist. Und dafür sieht es gut aus. Also es ist wirklich nur das Display beschädigt. Blöderweise kostet das Display allein, das Display, nicht mal original von Apple, kostet 270 Euro, weil es OLED ist. Das ist so ein Quatsch. Boah, das ist übel. Das ist wirklich übel. Ich habe mein privates Handy tatsächlich auch noch nie runtergeschmissen. Aber mein Geschäftshandy hatte ich nach anderthalb Monaten, glaube ich, schon 5 Mal oder so runtergeschmissen. Ich weiß nicht, warum. Das ist mir mit meinem privaten Handy nie passiert. Das Geschäftshandy sieht aus wie Scheiße. Also das ist, das darf mein Arbeitgeber auch nicht hören. Hier. Das sehr gut. Piepen wir gut, raus. Dass wir das Ding nicht ins Internet hochladen. Nee, Quatsch. Ich hab's, es sieht wundervoll aus. Ein ganz voll intaktes Handy. Alles gut. Sehr gut, sehr gut. Oh boy. Aber zum Glück wurde ja vor kurzem das Neue vorgestellt und jetzt habe ich halt einen richtig triftigen Grund, mir das zu holen, auch wenn es brutal überteuert ist und ich eigentlich das nicht bräuchte, aber ich habe richtig hart Bock auf das Ding. Du, bei welchem Stand bist du gerade? Du steigst doch vom X auf das 13 dann um. Vom 11 Pro auf 13 Pro. Okay. Weil ich habe ja das 12 Pro und ich habe es mir auch kurz überlegt, aber ich mache es nicht. Da ist der Unterschied zu gering, aber klar, wenn deins kaputt ist oder halt beschädigt, dann macht es Sinn. Ich sehe das halt jedes Mal und mich rustelt sowas so brutal. Ich guck da mehr oben links ins Eck, wo jetzt diese Risse, einer geht sogar komplett rüber auf die andere Seite. Oh. Und was ich oft immer mache auf dem Handy ist, wenn man so vor allem wenn es ausgeschaltet ist, übers Handy guckt, dann spiegelt sich ja irgendwas drin. Mhm. Und wenn ich sehe, dass das ganz glatt ist, weil ich sehe, bei anderen Handys ist es nicht ganz glatt und ich freue mich, dass es bei meinem so ist. Jetzt ist halt ein Riss drin und es ist alles andere als glatt. Also es macht halt, hat mehr als eine glatte Fläche, aber die sind für sich schon wieder glatt, also von dem her. Aber ja, das ist halt jetzt so. Es regt einen auf, aber man muss es halt hinnehmen, weil man ist halt selber ein Doppel. Man könnte sagen, ja, ja, wäre ich halt nett. Auch die Situation, wie ja, ich das genau, das wollte ich gerade fragen. War das im Stress oder? Also, ich kann ganz weit ausholen, aber ich glaube, so ganz grob umschrieben war ich beim, oh Gott, ist die nächste Geschichte, war ich beim Lambo-Fahren, aber halt kein Lamborghini Gallardo oder kein Murcielago oder kein Diablo oder wie sie alle heißen, sondern einfach nur ein Schlepper, ein weißer Lambo-Schlepper. War mega geil. Ich habe mich brutal gefreut die ganze Woche, seitdem ich wusste, ich darf den dann am Wochenende fahren. Und dann habe ich aber noch eine andere Obsession, zu der ich vielleicht später kommen will. Hatte ich aus irgendeinem Grund das Handy in so einer seitlichen Arbeitstasche von so einer Arbeitshose drin. Mhm. Dann stickt es, dass wenn ich kurz, ich muss ja mal anhalten bei der Altpapiersammlung, bis die das Papier eingesammelt haben. Und dann habe ich halt kurz immer aufs Handy geguckt, um irgendwas zu machen oder Bilder gemacht oder so. Und dann habe ich es immer nur so oben reingesteckt, aber den Reißverschluss nicht zugemacht, dass ich es auch schnell wieder rausholen kann. Oh. Und dann gab es halt eine Straße, in die konnte ich nicht reinfahren. Ich habe gewusst, da ist die Wendeplatte zu klein, ich kann da nicht wenden. Also muss man reinlaufen, das holen. Und damit nicht die wenigen Hansele so oft laufen müssen, habe ich gedacht, dann kann ich ja kurz einmal mit reinlaufen. Musst ja nicht mal abgurten beim Schlepper, kann ich einfach Tür aufmachen, rausgehen und in die Straße rein. Und ich renn los voller Elan und dann schießt an mir so ein schwarzer Klotz vorbei. Dann habe ich es nur nicht geschnallt und dann ist liegen geblieben, also hat sich nicht mehr bewegt. Und dann habe ich geschnallt, scheiße, ist mein Handy und ich doppelt habe den Reißverschluss nicht zugemacht. Oh, und natürlich hebe ich es auf und ja, bissel hehe. Bisschen. Oh Mann, warst du der typische Moment, dass es auf der Front lag und du noch nicht wusstest, ob es kaputt ja. ist? Oh. Genau das. Oh. Dass du dann nochmal gleich mehr weh, wenn du noch so kurz beim Aufheben die Hoffnung hast, ja, war ja kein so ein schlimmer Sturz, war doch bestimmt alles gut und dann drehst du um. Ja, so ist es mir schon oft. Oh. Aber es war ein fieser Boden, es war ein richtig fieser Asphaltboden, wo lauter so Steine rausgeguckt haben und so, der war richtig. Ja, das ist nicht schön, das ist nicht schön. Vor allem ist dann der ganze Tag am Arsch. Also, ja. Das, der eigentlich schöne Lambo-Samstag-Tag mit wunderschönem Wetter war in dem Moment ein bisschen. Naja, aber früher hätte ich, glaube ich, eine ganze Woche nur deswegen geschmollt, weil mir das passiert ist, aber jetzt, keine Ahnung. Kaufe ich mir halt ein neues, ist mir eigentlich scheißegal. Ich hab die Kohle. Ja, für ein iPhone habe ich safe die Kohle, weil wenn ich überlege, wie viel ich das nutze in der Woche und wie hart ich drauf angewiesen bin, allein wegen Bankgeschichten und Mails und WhatsApp und so. Du bist so krass abhängig von dem Ding. Wenn ich mich nicht drauf verlassen könnte, dann hätte ich halt ein Problem irgendwie. Und deswegen sage ich lieber, investiere ich da ein bisschen Geld, habe was richtig Gutes. Ich meine, ich fotografiere ja auch viel mit dem Ding und nutze das halt auch wirklich gut genug, würde ich mal behaupten. Und von dem her, keine Ahnung, muss halt mal sein. Ja, schon. Ich meine, also gleiche Beweggründe wie du auch. Klar, man möchte es, man ist darauf angewiesen, deswegen möchte man was Gescheites haben. Aber ich habe mir schon relativ oft überlegt, ob ich nicht mal auf irgendein Chinesen-Produkt umsteigen soll, das nicht ganz so teuer ist, gerade irgendwie so Xiaomi oder sowas. Und die ja auch eigentlich wirklich gute Sachen liefern in den letzten Jahren. Aber dann denke ich mir jedes Mal, ich habe mich so an das Apple-Gerät gewöhnt, dass ich eigentlich gar nicht mehr wechseln möchte, weil ich möchte mich nicht umstellen auf irgendeine andere Betriebssystem, auf irgendwelche anderen Programme, die ich nutzen muss, um meine Musik drauf zu bekommen, wenn man es überhaupt noch macht und so. Also so, kennst du es auch, dass du dich so dran gewöhnt hast, dass du eigentlich gar keinen Bock hast, umzusteigen? Ja, safe, auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, auch jeder, der mich kennt, weiß, ich bin schon ein krasser, aber ein überzeugter Apple-Fanboy auf jeden Fall. Und ich merke es auch nur in kurzen Zeiten, wenn ich jemanden auf einem Android-Handy was erklären muss, dann fehlen da halt manchmal oder ich stolper über Situationen, wo ich denke, oh, da ist aber auf meinem iPhone ein bisschen komfortabler, das zu machen. Vielleicht checke ich einfach nur nicht, wie es auf Android geht, aber das müsste ich dir dann genauso aneignen. Also ja. Es ist halt alles ein bisschen umständlich irgendwie und da lässt man sich halt dann, glaube ich, schnell ein bisschen demotivieren und sagt dann, nee, lass mal so, wie es ist, alles gut. Wobei ich auch wieder, erst vor kurzem so eine richtig krasse Funktion, das war das letztes Wochenende, eine richtig krasse Funktion bei einem Android-Handy gesehen habe, die mich absolut geflasht hat, was ganz einfach ist. Die können einfach bei ihrem WLAN, wenn sie mit einem WLAN verbunden sind, draufklicken, dann kann jemand anderes den QR-Code, also dann erscheint ein QR-Code auf dem Display, dann kann jemand anderes das abscannen und sich da drüber mit dem WLAN verbinden. Wie krass ist das denn bitte? Aber jetzt pass auf, was bei Apple passiert. Da macht der eine das auf, drückt drauf, dass er das Passwort eingeben will und dann kommt bei allen anderen Leuten, die Kontakte von der Person sind, via AirDrop die Anfrage, willst du es mit ihm teilen? Und dann musst du nicht mal irgendwas scannen und QR-Code und shit. Aber das ist einfach noch eine Stufe einfacher. Das stimmt, aber man muss halt Kontakt sein. Das, ja. Weißt du, und ich denke mir halt so, ich habe das jetzt auch im Beruf ganz viel so mit Digitalisieren, ja, stimmt, von Leuten, die nicht so affin damit sind und mit denen bin ich halt nicht Kontakt. Und da wäre es so praktisch, wenn ich an meinem Geschäftshandy, was zufälligerweise auch ein iPhone ist, einfach das WLAN so als QR-Code anzeigen könnte. Weil das da kann ich dir auch einen Lifehack geben. Bitte. Also es gibt, jetzt kommt ein richtiger Apple-Insider, es gibt seit, glaube ich, 2 iOS-Updates, gibt es die App, die heißt Shortcuts. Mhm. Und die kann alles. Ja, man muss sie nur im Endeffekt beherrschen können. Aber es gibt zum Glück vorgefertigte Sachen. Und da gibt es zum Beispiel auch ein Ding, das heißt Share Wi-Fi. Kann man einfach suchen. Da gibt es wie ein Gallery, heißt es. Da kannst du einfach Sachen suchen. Dann suchst du mal nach Share, Leerzeichen Y-Fi und dann wird automatisch ein QR-Code erzeugt, da ist das Passwort mit rein gecodet und das kannst du einfach jemanden machen oder du druckst sie aus, tust als Bilderrahmen einrahmen und dann kann jeder dein Gäste-WLAN verbinden, wenn er zu dir kommt und solche Geschichten halt. Ach was. Also können das auch, aber du musst halt so einen Umweg gehen über dieses Shortcuts. Das ist nice. Das ist sehr nice zu wissen. Also ich nutze die Kurzbefehle oder Shortcuts-App auch schon tatsächlich für Kleinigkeiten, aber das war mir nicht bewusst, dass sowas geht. Danke für den. Was ist dein Top-Shortcut, den du hast? Mein Top-Shortcut, muss ich mal kurz nachgucken, welchen ich. Also, ich hatte lange Zeit so eine Ansage, die mir sagt, wie viel Akkustand ich noch habe, wenn ich das Kabel ein- oder ausgesteckt habe, beziehungsweise mein Handy auf eine Ladestation gelegt habe. Den habe ich dann irgendwann rausgemacht, weil es Lissi genervt hat, wenn mein Handy immer gesprochen hat. Anstecken. Und mein Lieblingsding ist tatsächlich es ist absolut pragmatisch, ist fürs Auto, da habe ich so einen Bluetooth-Empfänger und sobald ich in dessen Reichweite bin und der an ist, verbindet sich das Handy automatisch mit dem und nimmt den als Wiedergabeziel, damit ich nicht jedes Mal im Bluetooth-Menü den irgendwie lästig raussuchen muss oder so, sondern dass tatsächlich immer ich einfach in meine Musik-App gehen kann, auf Play drücken und es kommt aus den Lautsprechern raus. Das hat mir mein Leben sehr vereinfacht. Sehr, sehr gut. Ja. Ich habe einen, den kann ich auch sehr empfehlen, der ist einfach nur Wallpaper und dann kannst du einfach von der Webseite immer täglich aktuell, ich stelle immer einen um 0 Uhr, soll einen neuen Wallpaper laden, dann habe ich für jeden Tag immer einen anderen Sperrbildschirm. Oh. Und dann kannst du halt, ich habe halt eingestellt, einfach nur Pflanzenbilder oder generell Naturbilder und immer nur gefeaturete, also welche, die ein bisschen schon ein bisschen voraussortiert sind und dann hast du immer ein frisches Bild und freust dich drüber, wenn dann da die Blume ist oder die Pflanze oder der Strand, keine Ahnung, die Berge, wie auch immer. Kannst ja eingeben, was du willst. Kannst ja auch leider Katzenbilder eingeben oder Superhelden oder sowas. Ist der auch in der Galerie zu finden? Oder ist der selber gemacht? Ich habe den, glaube ich, modifiziert, aber ich habe den ursprünglich aus der Galerie raus. Nice. Ja, ich muss mich da mal ein bisschen mehr noch reinfuchsen. So, das mit den Kurzbefehlen ist ein bisschen wie meine, wie nennt man es denn, Smart Home Leidenschaft. Ich hab die Geräte und ich nutze sie auch in gewisser Weise, aber irgendwie gehe ich nie so über den Standard so richtig raus, weil es mir zu aufwendig ist, mich so richtig reinzulesen. Weil, okay. Also ich habe so eine Automation, dass mein Zockerzimmer quasi alles gemeinsam ausgeht, wenn ich es ausmachen will, mit einer Zeitverzögerung und die Amazon-Dame, deren Namen ich jetzt nicht nennen, weil sonst aktiviert sie es, sagt dann noch was Nettes zu mir und so, aber so irgendwie, keine Ahnung, man könnte wahrscheinlich so viel geile Sachen anstellen, aber ich habe nicht die Motivation, da so richtig reinzufinden. Aber ich habe dich auch ewig lang davor gedrückt. Ich habe irgendwann einfach mal gesagt, jetzt, weil ich hatte halt auch so viele verschiedene Hersteller, die alle nicht kompatibel zueinander waren. Dann habe ich halt auch irgendwie gedacht, keine Ahnung, das ist doch Quatsch. So, das kannst du doch einmal dir ein bisschen Mühe geben und es gescheit machen und dann, keine Ahnung. Aber ich wüsste halt auch gar nicht, wonach ich suchen müsste, weißt du, weil sucht man dann auf Google einfach so Top 10 Home Automation Smart Home Befehle. Also, oder wie findest du sowas? Also ich habe es komplett übertrieben. Ich meine, ich hatte jetzt auch ein bisschen Zeit. Ich hab mir einen Raspberry Pi gekauft und die ganze Scheiße einfach so eigenhändig reingemacht. Ich habe es brutal übertrieben. Bei mir ist jetzt selbst Sachen, die eigentlich gar nicht mit HomeKit funktionieren, funktionieren halt mit HomeKit. Und ich habe sehr viele Lampen gekauft, sehr viele Automationen eingestellt und so. Aber im Endeffekt brauchst du nicht viel, um weit zu kommen so. Und gerade sowas wie ein Raspberry Pi hilft dir halt dabei, das so zu machen, wie du es haben willst. Ja, und es ist, ja, geht so schwer. Je nachdem, wie hart man es übertreiben will, aber ich glaube, man kann das so richtig simpel irgendwie auch selbst mit einem uralten Raspberry Pi oder einem Laptop, der einfach rumsteht, den man nicht mehr braucht, so kannst du es auch, du kannst es überall drauf installieren, den ganzen Bums. Also. Und was hast du dann, also um unsere Zuhörer, die wahrscheinlich nach der Pause kommen. Sollen wir sie mal begrüßen? Sag mal hallo. Ja, hallo. Sag mal kurz hallo. Hallo. Hallo. Genau, nur kurz noch die Frage, was hast du dann so für coole Dinge gemacht mit dem Raspberry Pi? Also was wäre so das eine coole Ding, das deine Wohnung jetzt kann, was andere Wohnungen nicht können? Jetzt nur Hausautomation oder? Ja. Oder andere Sachen, weil das macht mittlerweile sehr viel bei mir. Oh je, dann such dir dein Favorite raus. Also mein Favorite ist eindeutig, eine Sache, und zwar habe ich jetzt meine eigene Cloud und die ist bei mir im Wohnzimmer. Ah. Und da sind Sachen nice drauf, die sind vierfach gesichert, die sind so safe, die können nicht verloren gehen im Endeffekt. Und das ist viel wert, muss ich sagen. Ja, das glaube ich. Und es ist vor allem halt günstig im Vergleich zu, es ist vielleicht nicht so praktisch wie zum Beispiel iCloud oder Google Drive oder was auch immer, Dropbox, aber es ist halt günstiger und hat den Vorteil, dass die Daten halt bei mir liegen. So. Ja. Also da mache ich mir generell bei Cloud-Speicher wenig Sorgen, aber dieses, ich habe es da, kann die Festplatte nehmen, einfach irgendwo einstecken und da sind meine Daten drauf. Das ist schon nice. Das ist schon geil. Und kannst du auf die Cloud auch von außen zugreifen, wenn du unterwegs bist? Nice. Kann ich auch. Und dafür habe ich sehr, sehr lange gebraucht, bis das ging. Das ist sehr, sehr lange. Das habe ich richtig unterschätzt. Okay, aber damit, du hast geschafft und jetzt macht es dein Leben einfacher. Das ist geil. Jetzt bin ich mein eigener Systemadministrator. Nice. Und kann Zugänge für meinen Cloud-Speicher. Ich könnte zum Beispiel dir jetzt einen Cloud-Speicher anbieten da. Ach was. Der ist nicht wirklich schnell, aber ich kann zum Beispiel sagen, Willi, du kriegst jetzt 5 GB auf meiner Cloud. Das ist halt geil. Du kannst einfach Accounts erstellen und an Leute geben. Das ist echt fett. Und könntest du auch deine Cloud für andere bereitstellen nach außen quasi? Also, dass nicht ein Account gemacht wird, sondern dass man auf deine Sachen zugreifen kann? Ja, kann ich auch. Also genau wie bei einem Cloud-Speicher. Das ist sogar versioniert. Ich kann sogar sagen, du hast jetzt hier das und das Dokument und du kannst aber auch ältere Versionen, ich habe das ein paar Mal geupdatet und dann kannst du sehen, was ich geändert habe. Und das funktioniert alles damit. Alter. Und ist alles Open Source. Das ist richtig crazy, was das so auf Linux-Basis, ich habe es immer ein bisschen verabscheut, aber hat schon seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Ja, Linux, das hat uns doch schon unser Computerlehrer auf dem TG gepriesen. Der muss dass, ja. dass Linux mal das große Ding wird. Nee, aber das klingt echt fett. So eine eigene Cloud hat schon was. Ich glaube, man kann sich das sogar komplett konfiguriert kaufen, aber dann hat man erstens keinen Spaß, keine Frustration, keinen Lerneffekt und man zahlt halt Geld dafür. Und ich als Schwabe kann natürlich keins von den Gründen bis auf Frustration, aber das gehört halt zum Lerneffekt dazu, sage ich immer. genau, bis auf das, aber wie gesagt, das ist, es gibt so viele Anleitungen im Internet, du musst einfach nur eine so ganz stumpf nachklicken, was dir jemand auf YouTube sagt und dann hast du das bei dir zu Hause. Geil, geil. Vielleicht fuchse ich mich mal so ein bisschen rein und dann kann ich vielleicht beim nächsten Mal auch erzählen, was ich so mit meinen Smart Home Dingen jetzt anstellen kann. Ja. Bisher ist nur Licht an, Licht aus und Basics. Diese eine Automation halt. Ach, und ich kann, ich habe eingestellt, dass im Wohnzimmer unsere smarten Lampen beim Sonnenuntergang langsam angehen. Auch angehen. Ja, ja, das habe ich auch. Das sehr ist gut. Sehr angenehm. Aber bei mir ist es nicht langsam, sondern schlagartig. Ist halt was Licht an, Licht aus, zack, zack. Ja, da erschrickt man dann mal kurz wahrscheinlich. Ja, vor allem sind es an denen, man kann sich ja solche Steckdosen kaufen. Ja, die habe ich auch. Da sind solche mechanischen Schalter drin und dann hörst du ja klicken, wenn die angehen. Ja, dann klackt es kurz. Tschack, annimmst. Aber ist nicht wild, so. Aber ich, also, wie ist deine Meinung zu Smart Home? Bis wohin würdest du gehen und was würdest du auf keinen Fall machen? Wie sieht es bei dir mit Türschlössern zum Beispiel aus? Schwierig. Ich habe es selber nicht, muss ich sagen. Ich finde, ich glaube, eine Klingel finde ich cool, aber lohnt sich halt nicht bei einer Wohnung, weil soll da jeder jetzt eine Kamera hinhängen an seine Klingel? Das ist halt Quatsch irgendwie. Das kannst du bei einem Haus machen, aber nicht bei einer Wohnung. Was auch praktisch ist, sind vielleicht solche, es gibt ja solche Schalter, die man ans Fenster macht und dann sagt dir dein Home-Automation-Ding, ist das Fenster zu oder auf, damit du weißt, habe ich es vergessen zuzumachen, bevor ich in Urlaub gegangen bin für 3 Wochen lang, Teneriffa oder so, dann kannst du direkt ein schlechtes Gewissen haben und bist nicht erst hinterher überrascht. Aber Lichter ist auf jeden Fall, Lichter finde ich brutal wichtig. Also vor allem, meine Empfehlung sind, viele Lichter zu verteilen, gerade Stehlampen oder solche kleinen Blobsy-Lampen, Lichterketten, einfach verteilen und dann so automatisieren, dass man die nie an- oder ausmachen muss. Und dann hat man immer atmosphärisches Licht und trotzdem keinen Stress, rumzurennen und 10 Lampen anzumachen, wenn es dunkel wird und so. Ja, bin ich voll deiner Meinung. Also Lichterketten haben wir auch und so einzelne kleinere Lampen, die angesteuert werden können. Das war für mich auch so das Grundding, was da sein muss. Und was ich auf jeden Fall mir auch noch zulegen werde, wenn ich dann irgendwann mal möglicherweise im Eigentum wohnen werde, das mache ich jetzt noch nicht, ist so Heizungssteuerung. Weil ich das finde, das finde ich auch richtig geil. Wenn du so gerade an Wintertagen unterwegs bist auf der Arbeit und dann einstellen kannst, dass du einfach, wenn du heimkommst, es angenehm warm ist oder so. Das ist, finde ich, der Gedanke allein ist genial. Das ist wundervoll. Aber Türschloss und so, da bin ich sehr vorsichtig. Also ich habe, ein Kumpel von mir hat ein Haus renoviert und der hat, die haben sich so eine smarte Tür mit Fingerabdrucksensor eingebaut ins Haus und finde ich geil. Ich bin total neidisch drauf, aber ich wüsste nicht, ob ich mir da sicher genug wäre, weil irgendwie immer, wenn man an so Smart-Sachen denkt, denkst du auch in gewisser Weise an irgendwelche Sicherheitslücken, die vielleicht irgendjemand knacken kann. Und dann gerade, wenn das Türen sind, weiß ich nicht, da wäre ich mir, glaube ich, nicht so richtig sicher, ob das das Beste ist, die Gemütlichkeit da über die Sicherheit zu stellen. Ich glaube, es ist bis zu dem Moment cool, wo man aus Versehen mal mit der Hand unter den Rasenmäher kommt. Dann wird es schwierig, in die Wohnung zu kommen. Da gibt es auch diese eine idiotische Werbung, wo der zum Zahnarzt geht und dann seine Türe nicht mehr aufkriegt, weil er auch mit Sprachsteuerung und sein Mund ist noch betäubt und er kann es nicht mehr aussprechen. Können wir vielleicht verlinken, wenn wir dran denken. Oh, dann müsste ich hier, warte mal, ich probiere mal kurz hier einen Marker zu machen, dann muss ich die Dings nachher. Ad-Lokator. Nicht löschen. 1. Okay, funktioniert. Sehr gut, perfekt. Ja, damit herzlich willkommen zu Carsten San Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Wir sind wieder back, ihr habt auf uns gewartet und da sind wir wieder. 1,5 Jahre. Junge, Junge. Gut Ding braucht Weile. Ja, absolut. Sag ich immer. Aber es ist echt fast auf den Tag genau, 1,5 Jahre später, oder? Echt? Also ich habe sie mir angehört, die Folge, um mich darauf vorzubereiten, sowohl so inhaltlich als auch irgendwie mental, weil ich echt auf jeden Fall, wir hatten es ja vorher davon, wir hatten auf jeden Fall das Gefühl, dass wir so komplett aus der Übung sind, ja, dass wir einfach komplett reinscheißen werden. Aber ja, zeigt sich noch, ob wir komplett reinscheißen werden. Ich meine, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde irgendwas gebabbelt, also es ist wie das Fahrradfahren, man verlernt es, glaube ich, nicht. Eigentlich echt so, ja. Vor allem habe ich mir richtig viele Sachen aufgeschrieben. Bis jetzt haben wir, glaube ich, noch nichts von der letzten Runde. Aber ist, das ist ja okay, super. Das ist ja nett. Das, aber, das ist doch echt gut. Dann haben wir schon Content für die folgenden Folgen. Weißt du, welche Folge, bei welcher wir sind? 43, wenn ich mich richtig erinnere. That's right. That's number 43. Nice. Eigentlich wäre es auch universal, also nicht, wie sagt man, vom Universum her gesehen, wäre 42 eigentlich eine ganz gute Nummer, um mit einem Podcast aufzuhören. Stimmt eigentlich. Jetzt scheiß mal voll rein, weil jetzt machen wir weiter. Ja, also vielleicht müssen wir auch die Folge unter einem anderen Namen rausbringen, wo wir dann wieder bis Folge 42 machen und dann denken wir, das ist witzig, aber viel zu stressig, weil ja alle Leute dann wieder die neue, naja. Oder wir machen jetzt einfach irgendwie mit 143 oder 100 weiter und zählen wieder von vorne los mit 101 bis 10, nee, bis 142. Und dann kommt wieder anderthalb Jahre Pause und dann machen wir bei 200 weiter. Das ist gut. Das ist echt gut. Weil dann hat man so nach, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn, die Folge 1 bis 42 war ein Jahr. Ein knappes Jahr, oder? Ja, ich glaube so ziemlich, weil ich schau mal schnell, ich habe es gerade nebenher offen. März 2020, Mai 2019 kam die erste Folge. Also fast ein Jahr. Fast ein Jahr. So 10 Monate. Und dann gehen ja irgendwann mal die Ideen aus. Und dann könnte man ja die Pause machen mit Absicht, um wieder neue Ideen zu sammeln. Das ist ja nicht, an sich nicht verkehrt. Vor allem die Palette an Sachen, die in der Zeit zwischen der Folge und der letzten Folge einfach passiert sind, die ist halt so enorm. Da könnten wir wahrscheinlich ewig viel füllen. So. Und das wir müssen es halt nur wieder schaffen, irgendwie so eine Pandemie zu bekommen, dass wir diese anderthalb Jahre auch wirklich weg sein können vom Fenster, ohne dass jemand auffällt. Was glaubst du, ist die nächste Pandemie? Arschkrebs. Oh, aber Krebs gibt es schon, muss ja was Neues sein. Dann Arschus. Ein Virus. Krampus. Ein Virus, der sich irgendwie so über den Arsch verbreitet, über Fürze. Das ist dann besonders schlimm, weil da ist dann die Viruslast extrem hoch, weil wenn jemand furzt, dann stinkt es manchmal nicht und dann steckt man sich trotzdem an. Und am Anfang denken die Leute, man steckt sich nur an, wenn es stinkt. So, das ist so das, was so verrückt macht dann. Ich glaube, das ist es. Aber im Prinzip genau wie Corona, nur mit 14. Ja, nur mit 14. Man muss dann so Arschmasken tragen, noch so über der Hose, die es rausfiltern. Wie dumm ist das denn? Ich hätte passend zur Furzgeschichte einen kleinen Corona-Witz. Gerne, hau raus. Also, da steht ein Dude hinter einem anderen an der Kasse und wartet halt, bis er seine Sachen aufs Band legen kann. Und der vor ihm lässt einfach komplett einen fahren. Und dann. Da hast du mich schon. Das ist ein netter Witz. Okay. Dann dreht sich halt auf jeden Fall der Typ, der gefurzt hat, um und sagt: Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn sie es gehört haben, dann haben sie nicht die 1,50 Meter Abstand gehalten. Wenn sie es, was war's? Oh, fuck. wenn sie es gerochen haben, dann hatten sie ihre Maske nicht richtig auf. Und wenn es richtig brutal gestunken hat, dann können sie froh sein, weil dann haben sie kein Corona. Oh. Das ist ein Joke. Okay, alles klar. Alles klar. Nicer Joke. Bekommt 6,5 von 10 Furzmasken von mir. Lach-Smilies. Weinenden Lach-Smilies. Die Tränen-Lach-Smilies. Da kam irgendwie, apropos Tränen-Lach-Smilies, ich weiß nicht, ich habe es nur ganz am Rande mitbekommen, aber ich glaube, irgendeine Statistik kam raus, dass die älteren Generationen den Smiley nicht nutzen. Und jetzt fragen sich die jüngeren Generationen, ob die alten Generationen einfach nicht witzig sind, weil sie den Smiley nicht verwenden. Ja, auf jeden Fall sind die nicht witzig. Ja. Das war ja auch so ein Ü40-Witz, den wird wahrscheinlich niemand witzig finden, aber. Ja, wobei so Fäkalhumor, Furz, ich habe ja schon zwischendrin lachen müssen. Das, du hast an der falschen Stelle gelacht für den Witz. Ja, aber für mich war es die richtige Stelle. Ja, für dich. Du hättest ja auch das Lachsmiley gemacht, aber jemand. Ja, gut, der Ü40-Jährige, was macht der dann? Der kommentiert mit richtig und abschaffen, weil wir werden hier unterdrückt in dem Land und schickt Deutschlandflaggen. Die da oben machen doch, was sie wollen. Ja. Oh, Deutschland aber normal. Mann, Mann, Mann. Was ist dann meist genutzt, das Emoji? Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal ganz am Anfang. Das hatten wir safe schon mal. Und ich glaube auch, dass es immer noch das gleiche ist. Moment. Bei mir ist es, oh nee, dieser Okay-Handdinger, den benutze ich aber eigentlich für gut, nicht für okay. Mhm, aber es ist eigentlich, wenn du okay eingibst, dann schlägt er dir ja vor, das als Emoji zu ersetzen, den Text. Also diesen, den Taucher-Okay-Gruß. Genau, der Taucher-Okay-Gruß, ja. Und dann kommt direkt schon, das Tränenlach-Smiley. Und da habe ich mich früher komplett gesträubt, das zu verwenden, ne? Weil ich dachte habe, das ist so übertrieben, aber es drückt halt genau das aus, was man damit machen will. Und jeder benutzt es einfach. Wieso sollte ich mich da irgendwie sträuben? Nachher denken die, ich bin alt und habe keinen Humor oder 40. Keine Ahnung. Bei mir ist der Affe, der sich die Augen zuhält, weil mir ganz oft Dinge peinlich sind. Der ist Platz 6 bei mir. In komischer Weise habe ich richtig viel, in dieser oft benutzt Auswahl, richtig viele Lebensmittel. Ich habe ein Toastbrot, eine Gurke, eine geschnittene, ein Stückchen Fleisch, Käse und eine Zwiebel. Und ich kann mich nicht erinnern, wann ich die Emojis zuletzt verwendet habe. Das ist strange. Bei mir ist auf Platz 10 ein Traktor. Ein Traktor, nice. Und 11, 12, 13, 14, 15 Ende. Sehr schön. Aber ich glaube, ab größer 5, die benutze ich sehr selten eigentlich. Die sind wirklich richtig willkürlich. Also ich benutze generell wenig Emojis. Eigentlich wirklich nur den Tränenlach-Smiley, wenn ich was richtig witzig finde, den zugehaltene Augen Affen, wenn mir was peinlich ist. Und sonst benutze ich eigentlich keine Emojis. Aber damit uns die jüngere, also jetzt hast du gesagt, genau. Wir haben gerade immer Smiley gesagt. Ich wollte sagen, für die jüngere Generation sind es ja Emojis, keine Smileys. Mein Lieblings-Emoji ist der so grinst und so rote Backen hat und die Augen nicht so ganz krass gebogen sind, sondern nur so ein bisschen. Der so friedlich lächelt. Das ist für mich manchmal eine Antwort für was Witziges oder so, wenn jemand sagt, danke und so, und dann kommt halt noch so einer zurück und dann ist so. Mein Lieblings-Emoji, der nicht in meiner oft benutzt ist, obwohl ich den eigentlich relativ häufig verwende, ist der so krass zwinkert, also so sexuell zwinkert. Weißt du, was ich meine? Der ist so ein bisschen so. Ja, der ist sexuell zwinkert. Ja. Der hat so ein leicht. Ah, nee, der zwinkert nicht mal. Der hat schon. Schick mir den mal. Moment. Der hat so ein leicht. Der ist sexuell zwinkert. Nee, der zwinkert doch nicht. Das habe ich falsch in Erinnerung gehabt. Der hat so leicht einen grinsenden Mund und die Augen sind so zur Seite. Und das ist so ein bisschen so. Ist gut, aber den benutze ich nie. Ich benutze den immer nur, wenn es irgendwie so zweideutige Witze in irgendeiner Gruppe gibt oder so. Oder irgendjemand sagt. Wir haben 6 Karten bestellt und dann, 6, weißt du, den dummen Humor, für den ich bekannt bin. Sehr gut. Da kommt der immer und den mag ich echt richtig, den Smiley. Emoji, Entschuldigung. Emojizzle. Ich hatte vor kurzem eine Idee für einen Emoji. Ja, hau raus. Und zwar jemand, der so Chapeau-mäßig den Hut hebt. Oh ja. Den gibt's nicht. Das ist echt eine gute Idee. Oder ich habe den nicht gefunden, aber das fand ich eine gute Idee, weil ich wollte den mal benutzen, habe ich gedacht, oder es gibt nichts, ich habe nichts Vergleichbares gefunden diese. Dann soll es eigentlich auch noch einen geben, der so Tipp-Tipp-Milady-mäßig sein Fedora anstupst. Wann benutzt man das? Wenn man was Gutes getan hat. Okay, aber ist das nicht ein bisschen komisch, dass man den dann hinterher schickt? Ja, schon, aber das ist ja das Prinzip von diesem Fedora antippen ist ja schon komisch, deswegen macht man das so, hey, lob mich doch bitte für das, was ich getan habe. Und dann schickt man den. Das würde ich nie verwenden. Und der Brillenschnauzer, den du mir gerade geschickt hast, der ist auch sehr schön. Der ist underrated, glaube ich. Ja. Der Inkognito-Smiley. Oder der da ist auch Inkognito. Oh, wieso ist der so klein? Oh, der ist ja winzig. Hey, ich glaube, ich habe ein Leerzeichen aus Versehen gemacht. Ist der hier? Nee, der ist bei den mir kann auch. Man nicht groß machen. Man kann den sich hinter Wolken versteckenden Emoji. Was ist mit dem los? Nee, was ist das? Ist das Rauch? Das ist Rauch. Das ist der Emoji in der Smokebox. Den kann man nicht groß machen. Das ist ja verrückt. Wir haben, what? Wir haben einen Fehler im Apple OS entdeckt. Probiert's aus, Leute. Probiert's aus. Das ist ja crazy. Der hier ist auch super. Mit der langen Nase. Es ist auch wieder richtig typisch, ja, für uns, dass wir Content in ein Audio, ich wollte es gerade sagen, behaftetes Medium packen, wo wir uns drüber lustig machen, was wir uns gegenseitig in WhatsApp schreiben. Das ist richtig bekloppt, ey. Vielleicht sollten wir das auch irgendwie dann visualisieren, welche wir uns alle hin und her geschickt haben. Vielleicht als das ist das Problem, du schlägst solche Sachen immer vor und dann hinterher hast du keine Zeit, die umzusetzen, und ich habe schon genug zu tun mit dem ganzen Rumschnippeln und Hochladen, und dann bleibst du einfach auf der Strecke und die Leute warten, oh, wo ist denn der Screenshot von der Chat-Konversation? Den Screenshot mache ich jetzt sofort. Okay. Und dann und lässt ihn dann in deinem Fotoalbum vorgammeln. Genau, und dann bleibt er da. Nee, dann tun wir den verlinken in der Folge. Oh, verlinken ist auch so ein Business, ey. Dann mache ich einen Marker hier. Okay. Marker Nummer 2. Perfekt. Perfekt. Dann sind wir ja schon wieder drin und die Folge ist auch schon fast rum. Oh boy. Aber ja, ich hatte vorgenommen, dass wir so eine Dreiviertelstunde machen, weil ich glaube, das ist die perfekte Podcast-Zeit. Ja. Deswegen würde ich hatte eigentlich große Pläne, ich habe es dir auch schon gesagt, das heißt, ich würde sagen, die kommen in der nächsten Folge. Die einzige Neuerung hatten wir, glaube ich, auch schon mal so oder so ähnlich, würde ich jetzt noch ranpacken. Mhm. Und dann haben wir die perfekte Punktlandung für die perfekte Willkommen zurück Folge. Ja, also eigentlich haben wir gar nicht so viel ausgepackt, aber irgendwie, vor allem habe ich gehört, bei dir gibt es dann in 10 Minuten Essen und dann ist ja auch schon wieder Sense, deswegen würde ich mal sagen, wir packen eine neue Kategorie aus, die heißt Empfehlung der Woche. Sehr gern. Erklärt sich von selbst. Ich erkläre es trotzdem. Eine Empfehlung der Woche ist einfach irgendwas, was wir in letzter Zeit oder wie auch immer euch da draußen empfehlen. Das kann sein ein neues Album, ein neues Lied, eine Netflix-Serie, ein Film, ein, keine Ahnung, irgendwas, was wir euch ans Herz legen wollen, ein Lieblings-Toastbrotbelag, wie auch immer, was habt ihr, oder was haben wir besser gesagt, in der letzten Zeit so an kleine Tipps für euch da draußen, was könnt ihr euch mal ein bisschen abschauen, und du hast gemeint, du hast was. Jein, also ich hatte eine Überlegung, aber ich glaube, das wäre ein schlechter Start, weil das ist eine Nicht-Empfehlung der Woche, und deswegen da würde ich eher noch ein bisschen warten damit. Es wäre ein Downer. Wir haben schon genug Downer mit meinem zerbrochenen Handy und so. Deswegen, falls du was hast, darfst du gerne losschießen. Ich würde mir das noch ein bisschen aufheben. Vielleicht sollen wir zwischen ein paar Sachen empfehlen, bevor wir Nicht-Empfehlungen aussprechen. Okay, das hört sich vernünftig an. Gut, dann geht's los mit der Empfehlung der Woche. Meine Empfehlung der Woche, könnt ihr euch alle auf Netflix reinfahren, heißt, wurde auch schon woanders empfohlen, aber ich muss es einfach machen, weil ich echt überzeugt bin davon, heißt Mein Lehrer, der Krake. Hast du es zufällig gesehen? Nee. Worum geht's? Was? Fällt dir was auf am Titel von der Serie? Oder Mein Lehrer, der Krake. Mein Lehrer, der Krake. Das ist doch falsch, oder? Muss es nicht heißen, Mein Lehrer die Krake oder Mein Lehrer der Kraken, aber es gibt doch nicht Mein Lehrer der Kraken. Ah, ja, jetzt wo du es sagst. Aber es heißt so, keine Ahnung, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt, ist auch egal. Auf jeden Fall geht es darum, dass ein Dude, ich weiß gar nicht, wie es genau anfängt, aber ich glaube, er fühlt sich so generell in seinem Leben nicht wirklich erfüllt in dem, was er aktuell tut, und dann beschließt er einfach, an den Strand zu gehen und schnorchelt so in so einem Riff rum, also er taucht auch, glaube ich, immer ohne Sauerstoffflasche und besucht einfach jeden Tag über längere Zeit, also wirklich über Jahre hinweg, besucht er immer eine Krake. Also es ist eine Doku, nicht über Kraken oder über das Leben der Kraken, sondern über einzige fucking Krake. Und er freundet sich irgendwie mit der Krake an, und Kraken sind ja brutal intelligente Wesen. Mhm. Und deswegen ist halt interessant, wie die Krake reagiert auf das, was er macht. Und er erzählt es halt immer und du kannst dich so verrückt gut in den Reihen versetzen, weil er es halt irgendwie sehr anschaulich erklärt und dazu kriegst du halt immer die Bilder. Also die haben quasi alles, was er erzählt, auch immer direkt gefilmt. Das ist nicht so irgendwie was Nachempfundenes, sondern die waren quasi live dabei, wie er dieses Selbstexperiment oder was auch immer das ist, macht. Und es ist halt, du fieberst damit, weil krass, das passiert. Und das, ich will nicht spoilern, aber ich kann es wirklich empfehlen. Es ist nicht eine klassische Doku mit Informationen vollgepackt, sondern es ist so, wie wenn du sagst, ich probiere jetzt aus, Skateboard zu fahren und filmst jeden Tag, wie du Skateboard fährst. So, aber nur halt ein anderes Szenario. Es klingt richtig interessant. Ich glaube, das ziehe ich mir direkt mal rein. Unter. Das klingt verdammt interessant. Ich werde es auch verlinken, kann ich an der Stelle. Nochmal ein Marker setzen. Adlocator, Nummer 3. Drei Sachen. EDB. Drei Links, perfekt. Perfekt. Und bei mir ist der Zeiger drüber. Über der Marke. Oh ja. Über dem heiligen Podcast-Marke. Dann müssen wir jetzt innerhalb von 40 Sekunden noch einen Abschluss finden. Oh, um Gottes Willen. Ich habe begrüßt, du sagst Tschüss. Okay. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ich finde es schön, dass wir wieder zurück sind. Ich hoffe, ihr findet es auch schön, wenn ihr überhaupt noch zuhört, dass wir wieder zurück sind. Und bleibt nach wie vor gesund, bleibt heiter und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, der Podcast für Gestrandete. Auf Wiedersehen.